1, 2, 3 im Sauseschritt gehen alle Kinder mit. 1, 2, 3 im Sauseschritt gehen alle Kinder mit. Viermal klatschen, stampfen, stehen.